Es ist 5:05, das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simon Volkmann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Bewegende Gedenkfeier 5 Jahre nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Rund 1000 Menschen kamen am Vormittag in die Kasseler Martinskirche, unter ihnen auch Bundespräsident Steinmeier. Für uns mit dabei war FFH-Reporter Marcel Ruge. Lübcke habe seine Haltung als Demokrat, sein Engagement mit dem Leben bezahlt, sagte Steinmeier, und der Rechtsextremismus verschwinde nicht einfach wieder. Nach Lübckes Tod sei die Lage eher schlimmer geworden und nicht besser, so Hessens Ministerpräsident Rhein. Die Zahl der rechtsextremen Taten habe zugenommen. Die Stimmung bei der Gedenkfeier war ernst angesichts zahlreicher Gewalttaten bis heute. Die Redner appellierten daher an jeden Einzelnen, die Demokratie zu verteidigen. Marcel Ruge, Kassel. Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands spitzt sich weiter zu. Der Dauerregen hat teils ganze Ortschaften überflutet. An der Ilm in Oberbayern ist ein Feuerwehrmann ertrunken. Hier sind am Vormittag auch 2 Dämme gebrochen. Bei Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg war ein ICE mit knapp 200 Passagieren nach einem Erdrutsch entgleist. Verletzt wurde niemand, so ein Bahnsprecher. Die Vermittler im Gaza-Krieg machen weiter Druck auf Israel und die radikal-islamistische Hamas. Ägypten, die USA und Katar riefen gemeinsam dazu auf, ein Abkommen zu schließen. In Israel haben das auch gestern wieder tausende Demonstranten gefordert. US-Präsident Biden hatte erst am Freitag einen 3-stufigen Plan für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen vorgestellt. In Gießen ist das Forscherfieber ausgebrochen. Heute wird fleißig getüftelt bei der Straße der Experimente. Das Wissenschaftsfestival lockt jedes Jahr viele Familien an. FFH-Reporterin Dominik Bund. Kann man sich eigentlich selbst anheben und was sind eigentlich Gefühle? Diese und viele weitere Fragen können die Besucher bei der Straße der Experimente erforschen. 35 kostenlose Stationen zum Experimentieren gibt es an der Wiesenstraße bei der THM. Mit Fahrsimulator, optischen Täuschungen und bei der Experimentiershow ab 15 Uhr verwandeln sich die Kinder sogar in echte Cyborgs. So soll Wissenschaft erlebbar werden. Mitmachen ausdrücklich erwünscht, heute noch bis 18 Uhr. Dominik Bund, Gießen. Peter Zeidler wird offenbar neuer Trainer bei Fußball-Bundesligist VfL Bochum. Laut der Bild-Zeitung hat der 61-Jährige einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Zeidler hat zuletzt in der ersten Liga in der Schweiz den FC St. Gallen trainiert. In der deutschen Fußball-Bundesliga war er vorher Co-Trainer bei Hoffenheim. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Offenbacher Kreuz und Obertshausen stockt's gerade auf 5 Kilometern. A4 Eisenach-Kirchheim zwischen Bad Hersfeld und Kirchheimer Dreieck 3 Kilometer Stau. Die A5 Frankfurt-Kassel zwischen Rasthof-Rimberg und Rastplatz Barnholz, eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur, hier bitte vorsichtig fahren. Dann die A5 Kassel-Frankfurt, hier ist die Vollsperrung zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und dem Westkreuz wieder aufgehoben, so langsam löst sich der Stau auf. Dann die A7 Kassel-Fulda zwischen Bad Hersfeld-West und Hattenbacher Dreieck, 8 Kilometer Stau. A7 Fulda-Kirchheim zwischen Rasthof-Rimberg und Kirchheimer Dreieck, ebenfalls 8 Kilometer Stau. Dann die A7 Kassel-Fulda zwischen Hattenbacher Dreieck und Rasthof-Großenmoor, 5 Kilometer Stau. A49 Kassel-Gießen zwischen Kassel-Aue-Stadion und Kassel-Niederzweren staut es auf 4 Kilometern. Und dann noch eine Meldung aus dem Hochtaunuskreis. Eine Vollsperrung in Obererlenbach zwischen Säulberger Straße und Obererlenbacher Straße wegen eines Unfalls. Hier bitte so weit wie es geht rumfahren. FFH, das Wetter. Im Süden Hessens besteht noch eine geringe Schauer- und Gewittergefahr heute Nachmittag, aber meist dürfen wir uns über einen trockenen Sonntag freuen mit 18 bis 22 Grad. Morgen setzt sich die Sonne dann ziemlich gut durch gegen die Wolken. Teils ist es sogar klar bei 15 bis 21 Grad. Am Dienstag mehr Wolken und teils Regen bis 22 Grad und der Mittwoch wird auch eher grau und örtlich nass.